Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, erstes Kapitel, Vers 18 bis 21. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm dem Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Gott segne dieses Wort. Der Heilige Geist in Aktion. Ja, in dieser Bibelpassage hier aus dem Matthäusevangelium im ersten Kapitel lernen wir von der Zeit, bevor Jesus geboren wurde, und eben besonders das Wirken und Tun und die Kraft des Heiligen Geistes. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass Jesus Christus gezeugt wurde von menschlich aus menschlicher Sicht, also zwischen Mann und Frau, sondern durch den Heiligen Geist empfangen wurde. Also die Jungfrau Maria empfing dann unseren Jesus Christus, wurde schwanger durch den Heiligen Geist. Und warum ist das wichtig? Jesus Christus ist dadurch eben sündenfrei geboren worden, also frei von Sünde. Das ist entscheidend, denn nur dadurch ist er eben in der Lage gewesen, beziehungsweise nach Gottes Plan, als Erlöser für uns dann am Kreuz die Sünden aller der gesamten Menschheit aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf sich zu nehmen und für uns am Kreuz zu sterben und dann wieder aufzuerstehen. Und der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, hat ihn dann eben wieder zum Leben auferweckt. Und das ist entscheidend. Also hier haben wir den Heiligen Geist in Aktion. Und lest das mal selber nach, geht mal rein ins Matthäus-Evangelium. Der Name Jesus selber bedeutet ja, der Herr rettet. Ja, der Name, also Gott spricht ja durch einen Engel zu Josef und sagt ihm genau, was er zu tun hat, dem Namen Jesus zu geben. Und das ist entscheidend, denn im Namen selber, Jesus, und wir sagen Jesus Christus, ja, unser Heiland, Jesus Christus heißt dann, der Herr rettet. Und Jesus ist somit unser Erlöser. Er erlöst uns von allen Sünden und schenkt uns dann das ewige Leben, die wir zu ihm als reuige Sünder kommen. Das ist es im Prinzip. Ja, also das Matthäus-Evangelium ist gut durch, das kann man gut durchlesen. Das ist nicht so schwer. Lest mal nach, wie das alles dann vonstatten geht. Matthäus organisiert das, hat alles nicht genau direkt chronologisch, die Evangelien sind sowieso nicht genau chronologisch angeordnet, also das merkt euch das auch, ja, von Anfang bis Ende, sondern so wie die Autoren, also Matthäus, Lukas, wie sie das selber schreiben wollten und was sie den Menschen mitteilen wollten, ja. Also, nur dass ihr das, nehmt euch das zu Herzen und zur Kenntnis. Und der Heilige Geist eben hat dann eben Jesus Christus von den Toten wieder erweckt, also auferstanden, ist er auferstanden. Und das ist eben auch unsere Hoffnung. Und wir haben den Heiligen Geist, der in uns durch uns wirkt, die wir als reuige Sünder zu Christus kommen. Und und haben eben auch die Garantie und die Bestätigung, sind also besiegelt nicht nur für das ewige Leben, dass wir mit Christus zusammen sind, die wir zu Christus kommen, als reuige Sünder, aber eben auch im Hier und Jetzt schon der Heilige Geist in und durch uns wirken kann und dann uns auch sagt, was zeigt, was wir, spricht uns in die Herzen, was er mit uns in und durch uns erreichen möchte. Und das ist es im Prinzip hier. Und der Heilige Geist ist, da ist so viel, was ihr lernen könnt. Geht mal in die Apostelgeschichte rein. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Die Apostelgeschichte, da ist der Heilige Geist eben, Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist geschickt. Die dritte Person der Dreifaltigkeit ist also eins mit Gott, mit Jesus Christus. Jesus Christus ist der Heilige Geist sozusagen. Und es ist eine wirklich eine Person. Ja, unser himmlischer Vater hat sich darum gekümmert. Und geht mal rein in die Apostelgeschichte und schaut mal, wie der Heilige Geist in und durch das Leben der Apostel da wirkt und was da passiert, vor allem in den Ereignissen Petrus, was mit Petrus zu tun hat und auch besonders mit Paulus auch, ja, in seinem Wirken und seiner Mission. Ja. Also das ist schon erstaunlich. Geht mal rein in die Apostelgeschichte und da gibt es so viel zu entdecken und zu lernen. Und ja, da lernt ihr noch viel, viel mehr, wie der Heilige Geist in Aktion ist. Und er ist auch in Aktion in unseren Herzen, wir, die wir zu Christus kommen als reue Sünder. Und lieber Jesus, wir danken dir für den Heiligen Geist in Aktion. Wir wollen in unserer persönlichen Beziehung zu Christus wachsen. Und du hilfst uns dann, Herr Jesus, durch den Heiligen Geist, in und durch dein Wort, wo wir tagtäglich uns in dein Wort begeben. Und hilfst uns mehr zu verstehen. Je mehr wir lesen, desto mehr kann der Heilige Geist uns mitteilen und uns helfen, Sachen zu verstehen in der Bibel, egal wo wir lesen, Altes oder Neues Testament. Und dass wir dann in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und wir danken dir, Jesus, für den Heiligen Geist in Aktion. Es ist also unsere Garantie, ewig mit dir vereint zu sein. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen als reue Sünder. Wo noch Zeit ist, das zu tun. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denk immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder. Herzlich willkommen.